Lieber Emil, darf ich dir nur noch ein Wort schreiben? Oh, so bitte ich, lies es freundlich. Es ist ja wohl das letzte Mal. Strafantrag des Kantons Nidwalden in Strafsache Heinrich Federer, Redaktor der Zürcher Nachrichten, geboren 1866, betreffend unzüchtiger Handlungen, begangen an einem minderjährigen Knaben. Geschätzte Herr und Frau Brunner, infolge eines ungeheuren Irrtums, zu dem Emil und ich leider die Veranlassung gegeben haben, sind wir in Stans angehalten worden. Man will uns in der Nacht beobachtet haben und klagt mich der Unsittlichkeit an. Der Angeschuldigte Heinrich Federer unternahm eingestandenerweise öfters Reisen mit einem circa 12-jährigen Knaben, zu welchem er eine überaus große Anhänglichkeit und Liebe bekundet. Emil, du weißt, ich habe dich geliebt, aufrichtig, bis heute. Du warst meine Freude und ich hätte es nie gewagt, dich Unsittliches zu lehren. Namens und im Auftrage der Eltern des Knaben Emil Brunner von Zürich stelle ich, Anwalt Melchior Lussi, hiermit gegen den bereits der Polizei übergebenen und inhaftierten Federer Kriminalstrafklage wegen Päderastie und Verführung eines unschuldigen minderjährigen Knaben zu unsittlichen Handlungen. Nein, in keinem Augenblick haben wir etwas Unsittliches gedacht. Der Emil wird es können beziehen. Was wir gemacht haben, ist ja unvorsichtig gewesen, dumm, aber auch harmlos und unschuldig, nicht mehr. Der Angeklagte ist ein gemeingefährliches Subjekt. Er ist der Vertreter eines Elementes niedriger Sinnlichkeit, das als schleichendes Gift sich weit ergießt. Melchior Lussi, Anwalt, puritanischer Republikaner, entdeckte in der Bloßstellung eines katholischen Priesters und Publizisten eine politische Chance, ein gefundenes Fressen. Die grandiose Ouvertüre für den demnächst im Hotel Engel fälligen Gründungsakt der liberalen Partei Nidwaldens. Écrasez l'infâme, der Schänder soll bestraft werden, exemplarisch. So will es der Ankläger Lussi. Wir warnen eindringlich vor übel angebrachter Rücksicht. Auf alle Fälle protestieren wir gegen eine Freilassung des seines Verbrechens überführten Wüstlings vor Beendigung der Untersuchung und vor Ausfällung der Strafe, die ihn sicher erreichen wird. Ich verdiene eine Strafe, lieber Emil, weil ich zu wenig fest und zu sinnlich geworden war. Aber ich frage dich, bin ich wirklich der Verbrecher, von dem jetzt die Zeitungen reden? Bin ich ein Verderber junger Knaben, wie es heißt? Neue Zürcher Zeitung, 4. August 1902. Da anzunehmen ist, dass die ultramontane katholische Presse den neuesten Fall zu libertärer Verirrungen von sich aus kommandomäßig totschweigen würde, weil es sich diesmal um einen ihrer größten Kirchenlichter handelt, so verlangt es die politische Unparteilichkeit, dass die liberale Presse davon Kenntnis nehme. Es ergeben sich Indizien, dass noch andere Knaben aus katholischen und protestantischen Familien diesem Wolf in Schafskleidern zum Opfer gefallen sind. Du weißt es am besten, lieber Emil. Du kennst mich genau. Obwaldner Volksfreund, 9. August 1902. Warten wir ruhig das Resultat des Prozesses und den Richterspruch ab, bevor auch wir uns ein Urteil bilden. Was Federer Gutes, Wahres und Schönes geschrieben hat, das bleibt nach wie vor seinem Falle nicht minder gut, wahr und schön. Sie können sich, geehrte Herren, den namenlosen Schrecken und Schmerz der Eltern von Emil Brunner vorstellen, als sie das in Federer gesetzte Vertrauen plötzlich auf entsetzliche Weise getäuscht sahen. Geehrteste Herr und Frau Brunner, unendlich betrübend ist mir diese Geschichte. Schon um ihretwillen. Ich hoffe, meine Freunde hier und in der Umgebung, die meine Vergangenheit kennen, werden bestätigen, dass ich einer Unsittlichkeit unfähig bin. Der erbitterte Vater erklärte, er würde den Mörder der Unschuld und Sittlichkeit seines Sohnes, wenn er ihn zu Gesicht bekäme, einfach niederschießen wie einen gemeinen Hund. Ich liebe Emil sehr. Sehr. Das ist wahr. Aber ich achte ihn auch sehr hoch. Ich kann mir nicht denken, sehr geehrte Herr und Frau Brunner, dass einer einen solchen Jungen missbrauchen kann, wenn er ihn wahrhaft liebt. An Herrn Heinrich Federer, Elisabethenheim, Kreuzstraße 46, Zürich 5. Lieber Sklave Schio, eben bin ich mit Mutter auf dem Rütli. Es ist sehr schön. Ich trank von jeder Quelle, von der Unterwaldner zweimal, weil du daher kommst. Ich dachte viel an dich. Lieber Sklave Schio, was für ein kleiner Frechdachs. Und sowas kommt deinem ausgerechnet vom Rütli zugeflogen, in fein säuberlicher Stenografie. Ich habe dir geschrieben, du sollst am Vormittag kommen, sodass wir noch einige Spaziergänge machen könnten und dann übernachten und am nächsten Tag dann ein Reischen machen. Aber wenn es nicht möglich ist, so komme nur, wenn es passt. Dein Herr und liebender Freund Emil Brunner. Wird der Sklave Federer dieser dreisten Einladung, um nicht zu sagen diesem diktatorischen Aufgebot des 12-jährigen Emil Folge leisten? Am 30. Juli kommt die Karte bei Federer in Zürich an. Schon am Tag darauf, am 31. Juli, sitzen sie im noblen Grand Hotel Selisberg zusammen beim Nachtessen. Der Zürcher Architekt Brunner, seine kränkliche Frau, der dreiste Emil und Heinrich Federer, mittelgroß, breit und stark gebaut, mit dichtem dunkelbraunem, kurzgeschnittenem Haar, in groben, mit dicken Sohlen versehenen schwarzen Schuhen. Sein schwarzer, grober Anzug gibt ihm das Aussehen eines Bauern in Sonntagstracht. Er wird sich im Esssaal dieses Nobelhotels fehl am Platz gefühlt haben. Am 1. August fuhr der Beklagte mit Emil Brunner per Bahn auf das Stanser Horn, wo sie miteinander übernachteten. Das übertrieben verliebte Benehmen des Mannes zu einem minderjährigen Knaben weckte beim Hotelier schon am Abend den Verdacht, es dürften solch übertriebenen Zärtlichkeiten unlautere Motive zugrunde liegen. Am 1. August, am Nachmittag mit dem 15:44-Bändli, sind der Herr und der Bub auf dem Stanzerhorn oben nachgekommen. Der Herr, schätze ich, war etwa 35, der Bub etwa 12 bis 13. Der Herr hat ein Zimmer mit zwei Bett verlangt, obwohl zwei Einzelzimmer gleich teuer sind. Mehrbettzimmer sind für Ehepaare mit Familien gedacht. Ledige Partner erhalten ohne Aufpreis Einzelzimmer. Also mir sind die beiden aufgefallen, weil sie so verliebt da haben miteinander. Euer Portier ist das aufgefallen und eure Saaltochter, die die beiden bedient hat. Hotelier Bucher behält aber Haltung. Wenn es ihnen nichts ausmache, gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen, gäbe es selbstverständlich ein Zimmer nach ihren Wünschen. Das Eckzimmer 27 im ersten Stock. Es sei aber leicht reparaturbedürftig und überdies eng mit Nummer 26 verbunden. Dort sei Herr Oberstleutnant Strehler als Kurgast einquartiert. Am 2. August, so gegen Morgen zu, habe ich im Nebenzimmer Nummer 27 eine lebhafte, zärtliche Unterhaltung gehört zwischen zwei Personen. Es hat tönt wie bei einem Liebespaar. Mit Umschmusen und Streicheln und so. Die Geschichte hat mich aufgeregt. Ich bin aufgestanden und durch einen Spalt in der Verbindungstüre zwischen den beiden Zimmern habe ich dann gesehen, dass die Szene sich nicht zwischen der Mama und einer Frau, sondern zwischen der Mama und einem Bub abspielt. Der gerichtliche Augenschein in den betroffenen Zimmern Nummer 26, 27 ergab, dass die Verbindungstür zwischen beiden Zimmern vom Schloss abwärts im Futterfalz nicht ganz abschloss, sodass eine schmale Öffnung einen Blick in einen Teil des anstoßenden Zimmers Nummer 27 gestattete. Der Bub ist auf einer Küsse gelegen und der Mann hat sich, soweit ich das auch sehen konnte, durch den Spalt von hinten über ihn gelegt. Ich bin sofort zum Hoteldirektor und habe ihm den Vorfall angezeigt. Am nächsten Morgen bin ich zwischen 7 und 8 von einem aufgeregten Kurgast geweckt worden. Ich habe noch gesehen, wie sich die beiden in ein Bett zurückgezogen haben und dort ihr Liebesspiel heftig wiederholt haben. «Ich soll sofort in sein Zimmer kommen», hat er gesagt. «Im Nebenzimmer sei etwas furchtbar Schreckliches passiert.» «Dass es sich um einen Akt wieder natürlicher Unzucht handelt, steht wohl fest.» «Sie haben sich abgeküsst, haben gelacht. Und plötzlich habe ich den Bub gehört schluchzen und brüllen.» «Fraglich ist einzig, ob das Verbrechen der Päderastie als ein vollendetes anzusehen ist. Über diesen Punkt konstatieren die Augenzeugen den nackten Podex des Knaben und ein nacktes Bein des Mannes gesehen zu haben. Weiteres zu sehen wäre von ihrer Stellung aus unmöglich gewesen.» Zürcher Nachrichten, 9. August 1902. Den Grund zur Verhaftung gaben zwei Männer, die durch Schlüssellöcher schauten. Aber Männer, die durch Schlüssellöcher schauen, vermögen uns wenig Respekt einzuflößen. Wenn Federer in einem versteckten Winkel seiner Seele glauben mag, auf der Alp gäbe es noch anarchische Freiräume, jenseits von sozialer Kontrolle, hängt er einem romantischen Traum nach. Wo immer Bergbahnen zufahren, verlassen die Erdmännchen das Gelände. Die Zivilisation verlangt ihren Tribut. Die Zähmung des alpenländischen Menschen, die mit der christlichen Missionierung begonnen hat, findet mit der Erschließung der Berge durch Bahnen und Hotels ihre konsequente Fortsetzung. Die Gräben und Zäune, welche in diesem Ländchen angelegt sind, reichen bis nach hier oben. Und allenthalben lauern Mausefallen und Tellereisen. Wer da hineintritt, für den gibt es eine direkte Bahnverbindung hinab in die Hölle. Wie blind und unverfroren der Wüstling seine Karessen mit dem Knaben betrieb, sah auch ein Fahrgast im Wagen der Stanserhornbahn bei der Niederfahrt am 2. August. Ebenso dessen Frau. Wir sind am Samstag, am 2. August, mit der Bahn vom Stanserhorn auf Stans gefahren. Im gleichen Zug ist auch ein Mann gefahren mit einem etwa 12-jährigen Bub. Die beiden sind auf der dritten Bank vor uns gesessen. Genauer gesagt, auf der dritten und vierten Bank vis-à-vis voneinander. Vom Herrn haben wir das Gesicht gesehen. Und der Bub ist mit dem Rücken zu uns gesessen. Der Herr ist mir von Anfang an mit seinem frömmlerischen Blick verdächtig vorgekommen. Auch dass der Bub dem Herrn immer sie gesagt hat, ist mir komisch vorgekommen. Dass die beiden nicht zusammengehören, hat man am Dialekt angemerkt. Der Bub hat Zürichdeutsch geredet und der Mann den Dialekt von der Gegend an. In Pantoffeln und Schlafmützen zetern dann durch 100.000 gepolsterte Sofastüblein die ehrsamen Philister über die Respektlosigkeit gegen das Leben. Mir ist aufgefallen, dass der Herr dem Bub gar nichts von dieser schönen Landschaft gezeigt hat. Ach, kennen Sie denn das Leben? Haben Sie es je zwischen Abgrund und Gipfel ermessen? Haben Sie seine Herrlichkeit je einmal funkeln sehen? Sie sterben an einem dünnen Novemberschnee, an einem süßen Tau im März oder straucheln über einen Schemel zu Tod und wollen das Leben gekannt und respektiert haben. Heinrich Federer, Pilatus, 1913. Die beiden haben überhaupt nicht zum Wagen ausgeschaut. Die haben immer noch gegigelt und Köpfe zusammengesteckt und so verliebt da miteinander. Der Mann hat zum Beispiel mit seiner Nase an der vom Bub umgerieben. Und er ist immer wieder am Bub mit den Händen über die Hose gefahren. Ich habe sofort gedacht, da stimmt etwas nicht. Der Mann könnte ja den Bub entführt haben. Wir haben uns darum vorgenommen, wir wollen den Bub an der Talstation dem Verführer wegnehmen und die Polizei auf das unsittliche Benehmen von dem Mann aufmerksam machen. Wo wir dann an der Talstation gesehen haben, dass die beiden von einem Polizisten in Empfang genommen werden, haben wir gerade gewusst, dass unsere Vermutungen richtig waren. Ich habe mich gefreut, dass der Wüstling sofort von der Polizei arretiert worden ist. Fort, fort, weit fort aus diesen Gefängnissen, in die er sich, ein wilder, freier Vogel, so lange hat eingittern lassen. Heinrich Federer, das Mettele Seppi, 1916. Die Polizei war vom Hotelier telefonisch avisiert worden. Heinrich Federer und der Knabe Emil werden an der Talstation getrennt. Emil wird in die Wohnung des Stanser Horn Bahndirektors gebracht. Federer wird im Direktionsbüro verhört. Anwesend sind bei der Verhaftung der Landesstatthalter Dr. Jakob Wirsch, Altlandessäckelmeister Dr. Karl Odermatt, Staatsanwalt und Militärdirektor Valentin Blättler, Regierungsrat und Verhörrichter Josef von Matt und Polizeidirektor Arnold Odermatt. Die Gewaltentrennung zwischen Regierung und Justiz wird aus Mangel an geeigneten Personen wenig streng beachtet. Wo war er? Wohin trieb er? Ins Wüste, Grenzenlose, wo es keinen guten Menschen mehr gibt und man unfehlbar verloren geht. Wo Menschenfresser ihre Riesentatzen aus den Grotten nach ihm strecken. Oder wo eine Schlange mit einem grünen Tropfen Gift im Zahn ihm unversehens ins Knie springt. Der Werwolf, der Greif, der Blaubart, der Sieben-Meilen-Stiefler, der Drach, der schwarze Hund, der... Heinrich Federer, das Mettelisäppi, 1916. Dem Verhör mit dem Täter wollen wir freien Lauf lassen und hoffen, dass die Gerechtigkeit kein Auge zudrückt. Da soll kein Privilegium walten gegenüber armen Teufeln. Kein Geld, keine noch so hohe Kaution über Pflicht und Recht hinweghelfen. Ansonsten wir die öffentliche Meinung gegen den Justizskandal anrufen werden. Nach der ersten Befragung und der Eröffnung des Haftbefehls wird Federer zur Untersuchungshaft ins Stanser Rathaus überführt. Der Weg des Verhafteten führt von der Talstation der Stanser Hornbahn entlang der Rosenburg, der Dorflinde, der Kirche, dem Winkelried-Denkmal und dem Johannisbrunnen ins Rathaus. Wer einmal derart vorgeführt wurde, dem bleibt geraten, sich nie wieder hier blicken zu lassen. Von der Eingangshalle des Rathauses, die früher als Schlachthalle diente, führen 25 zunächst steinerne Treppenstufen zum Bannersaal, wo das Gericht tagen wird, und 20 weitere Stufen vor den Eingang zum Tagungsraum des Landrates. Für die letzten 25 Schritte hinauf zur Zelle muss noch eine knarrende Holztreppe mit einem massiven Geländer bewältigt werden. In deines Mantels weiche Dunkelheit begrabe du, o stille Nacht, mein Leid. Im zugewiesenen Arrestlokal stehen Federer eine Pritsche und ein Nachttopf zur Verfügung, außerdem ein Tischchen zum Schreiben. Und lege auf den Puls die kühle Hand und lösch in mir des Tages Fieberbrand und lulle mich dann wie ein Mutterkind in einen Traum, wo keine Menschen sind. Der Knabe Emil wurde noch in der Talstation der Stanser Hornbahn vom Verhörrichter befragt und anschließend von zwei Gerichtsärzten untersucht. Los, musst nicht brüllen. Wir müssen dir nur ein paar Fragen stellen. Wo ist der Herr Federer? Der ist an einem anderen Ort. Ich will ihn sehen. Nein, Bub, das kannst du jetzt nicht. Ich will aber. Los, du beantwortest uns jetzt ein paar Fragen. Und wenn es schön brav Auskunft gibt, gibt es gleich etwas Feines zu essen, gell? Ich will heim. Du kannst gleich heim. Mit einem Zweispänner bringen wir dich zu deinen Eltern auf Seilisberg. Aber nur, wenn uns die Leute Waren zeigst, hast du gehört? Sonst müssen wir dich noch länger hier behalten. Das willst du doch nicht, oder? Nein. Also, kannst du uns sagen, wer der Herr war, der gestern auf dem Stanser Horn mit dir im gleichen Zimmer übernachtet hat? Ja. Und, wie heisst er? Heinrich. Heinrich Federer. Und weisst du, wo er wohnt? Ja. Ja, und zu wo denn? Zürich, an der Kreuzstrasse 46. Federer wohnt gegenüber dem Haus der Familie Brunner, wo er dem sogenannten Theodosianum als Geistlicher vorsteht. Seit einiger Zeit verkehrt der Knabe Emil sehr häufig im Hause Federers, wo er oft ganze Nachmittage verbringt. Die Eltern hatten umso weniger Grund, diesen Verkehr zu missbilligen, als noch andere Knaben gleichen Alters dort verkehrten. Federer machte mit dem Knaben auch längere Reisen. Hat der Herr Federer die letzte Nacht auf dem Stanzenhorn sich unanständig an die Karre gemacht? Ich weiss nicht. Was meinen Sie? Ist er zu dir ins Bett gekommen? Ich bin zuerst in mein Bett gegangen. Der Herr Federer in seins. Dann ist der Herr Federer auch in mein Bett gekommen. In die Nacht ist er dann wieder zurück in sein Bett. Gegen Morgen habe ich gefroren. Ich habe ihn gefragt, ob ich zu ihm ins Bett kommen darf. Und? Hat er es erlaubt? Ja. Hat sich der Herr Federer auch sonst an dich hergemacht? Was? Hat er dich unanständig angelenkt oder so? Mit der Zeit merkt der Knabe, dass die Männer, die ihn verhören, nicht ihn, sondern Federer meinen. Anscheinend wollen sie grusiges Zeug vernehmen. Auf Verlangen und Nachfragen gibt er dies und jenes preis. Der Knabe Emil gestand gleich im ersten Verhör, dass Federer auf dem Stanzerhorn zu ihm ins Bett gekommen, mit seinem Geschlechtsteil an ihn geraten und dass er dasselbe auch zwischen seinen Beinen gefühlt habe. Wir haben ein grosses Zimmer mit zwei Betten. Und als ich in mein Bett wollte, hat Emil gesagt, er friere. Es war ja auch tatsächlich kalt. Es hat gestürmt. Und ich musste das Fenster offen lassen, wegen meinem Asthma. Ich wollte in mein Bett. Da ist er traurig geworden. Er sagte, er habe Angst vor dem Sturm. Ich soll zu ihm ins Bett kommen. Ja, er hat auch noch Zahnweh gehabt. Und weil ich nicht wollte, dass er traurig ist, bin ich dann halt zu ihm ins Bett. Dort haben wir uns vielleicht zufällig mit den Füßen berührt, ja. Mehr nicht. Und wenn der Emil bei der Befragung gesagt hat, er habe mein Geschlechtsteil gespürt, dann ist das unmöglich. Vielleicht war er verwirrt bei all dieser Fragerei. Wenn er aber genau darüber nachdenkt, dann wird er sich auch erinnern, dass wir das Bett streng geteilt haben. Und dass jeder gerade geschumpft hat, wenn der andere aus Versehen zu nahe gekommen ist. Ihr sind also am Morgen früh auch noch einmal zusammen in einem Bett gsi. Ja. Hat der Herr Federer zu dir ins Bett oder hast du wollen, dass er zu dir kommt? Nein, ich wollte, dass wir zusammen in ein Bett gehen. In deins oder in seins? Ich weiss es nicht mehr. Warum hast du wollen, dass ihr zusammen in ein Bett geht? Es war kalt. Ich habe gefroren. Und dann, was habt ihr gemacht? Wir haben geschwätzt, gelacht, gekämpft, Kriegelis gespielt, Küsse Schlacht gemacht. Im Bett oder am Boden? Auch am Boden. Wir haben uns auf ein Küsse am Boden gelegt. Wir haben uns umeinander gewälzt und so. Und dann sind wir euch einmal aufeinander aufgelegen? Ich weiss nicht. Vielleicht bin ich einmal auf ihm gelegen. Oder er auf dir? Nein, er nicht. Er ist neben mir auf dem Boden gelegen. Hast du nie sein Geschlechtsteil an dir gespürt? Ich glaube nicht. Versuch dich zu erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht einmal zufällig mit dabei. Ich weiss es nicht. Das war nichts anderes als ein harmloses Kämpfen und Ringen mit dem Emil. Ja, ich gebe ja zu, dass ich da dabei selber auch wie ein kleiner Goof war. Kissen und Decken umeinander gerührt habe. Da, spring mir auf den Rücken, sagte er. Das wolltest du ja. Ich bin dein Schlachtgaul, Herr General. Er bückte sich tief. Der Bub ging ein paar Schritte zurück, bog die Schenkel und flog in einem brausenden Satz seinem frommen Tier auf den Sattel. Mächtig schlug er die Beine über dessen Achseln. Er hatte sich breitbeinig über den Boden gesperrt, ein wenig geschwankt und geächtzt. Jetzt aber bäumte er sich auf und selig seiner Last, mit leichtem Atem und wunderbarer Kraft, trabte er immer rascher dem Feldzipfel zu, mit pferdemäßigem Gewieher. Der Bub riss im Vorbeiritt eine Gerte von einem dünnen Bäumchen, rief Hü und hieb der Bestie immer wieder in die Beine, bis es aufwieherte und in einen übermütigen Galopp verfiel. Einisch hat mir der Emil in seinem Kampfeifer innen zeigen, dass er mich bodigen kann. Ja, und wo ich nicht mehr mögen, mag mein Asthma oder weil ich sonst keine Schnuif mehr hatte, hat er gerufen, ich will's aber, ich befehle es. Ja, das haben die Ziegen hinter der Tiere offenbar auch so gehört. So flog das merkwürdige Paar in einem süßen Schwindel durch das Abendgrauen. Und wer es vom Weg her im Nebel erschaute, der musste an einen jungen Zentauren denken, der sich irgendwie aus dem seligen Hellas in die finstere Schweiz verirrt hatte. Heinrich Federer, das Mätteli Seppi, 1916. Zürcher Nachrichten, 9. August 1902. Es war eine Schwäche Federers, die alle kannten, dass er mit Kindern und mutwilligen Knaben gerne spielte und sich gerade so kindisch zeigte wie diese selber. Wenn ihm die Buben an allen Rockstößen hingen und ihn auf allen Vieren durch die Gänge oder den Garten jagten, so war er am glücklichsten. Mit den realen Lebensverhältnissen wusste Federer nie zu rechnen. Und dass es hinterhältige und heimtückische Menschen geben könnte, kam ihm gar nicht in den Sinn. Hat er bei diesen Spielen nicht etwa versucht, mit seinem Geschlechtsteil dein Hinterteil zu berühren? Nein, nein, nie. Hat er dir nicht wehgetan? Nein. Auch früher nie? Nein, nie, ich hab's doch gesagt. Wir haben lange geschwätzt zusammen. Draussen war es kalt und nebelig und noch früh am Morgen. In seiner kindlichen Art hatte Emil angefangen, von seinen Hauptmännern und Unterhauptmännern zu berichten. Das waren seine Finger und die Arme und die Fäuste. Ihr müsst wissen, Emil ist ein leidenschaftlicher Militärfreund. Und auf diese Art haben wir dann zusammen Kriegerlis gespielt. Ich habe zum Beispiel seine Hände genommen, habe sie gebodigt und ins Kiss hineingedrückt. Und er hat den Verlierer gespielt, gejammert und um Gnade bettelt. Und ja, umgekehrt auch. Wir haben noch Kissen zu Hilfe genommen, haben gelacht, sind laut geworden. Etwa die habe ich gesagt, wir müssen leislicher sein. Ja, aber etwas Böses oder Ausübers hat keins von uns dabei gedacht. So wenig, wie ich an so etwas gedacht habe, als ich früher als Bub mit einem anderen einen Hosenlupf gemacht habe. Johann knurrte vor Spaß und begann, mich schwingermäßig anzugreifen. Da musste ich wohl. Die Angst gab mir Kraft. »Bist nicht schlau«, höhnte er und bog mir mit dem rechten Ellenbogen den Kopf immer tiefer vornüber. Ich dampfte vor Schweiß. Er blieb kühl und atmete kaum hörbar. Ein Ruck schräg ums Knie, ein Stoß aufs Brustbein, ich taumelte und fiel auf den Sack. Im Nu lag ich fromm auf dem Rücken und Johannes über mir. Er klob mich rechts und links in die Seite und rückte mir langsam auf die Brust. Seine schmalen, schwarzen Augen bekamen etwas Wirres und Irres. Das Tier erwachte in ihm. »So«, sagte er mit einem tiefen, zufriedenen Kehlton und setzte sich auf mir zurecht. Ich war völlig zunichte. Heinrich Federer, Am Fenster, Jugenderinnerungen, 1927. Dass ich etwas Schlechtes an dir versucht habe zu machen, so etwas dir zeigte oder davon redete, Emil, lieber Emil, du weißt, dass dies nicht wahr ist. Es kann daher gar nicht sein, dass dein Körper geschädigt wurde. Ich hoffe, die ärztliche Untersuchung bescheinigt das. Dass ich einige Berührungen nicht hinderte, das ist mir ewig leid. Die medizinische Untersuchung des Knaben Brunner aus Zürich fand auf Weisung der Polizeidirektion am 2. August nachmittags zwischen 12 und 1 Uhr vor unterzeichneten Gerichtsärzten statt. Knabe Brunner ist kräftig gebaut und von blühendem Aussehen. Seine Augen waren gerötet und leicht entzündet vom Weinen. Der Gang des Knaben ist normal. Die Exploration des Afters und der Analgegend ergab nichts Abnormales. Es waren weder eine Verletzung des Anus und der Analgegend, noch Hautschürfungen, Exkorationen oder alte Narben, noch Verstreichungen der Afterfältchen zu konstatieren. Aus obigem Befund des Anus und der Analgegend erfolgt daher, dass eine Immissio penis in ano objektiv nicht nachgewiesen werden kann. Ich wollte weiter plaudern, aber nun schlang Florin seinen Arm um meinen Hals, sah mich mit seinen lieben, gescheiten blauen Augen inständig an und lispelte mit feiner, aber eindringlicher Stimme: »Lass doch das verflixte Zeug. Wir wollen einmal ein Stündchen nichts sein als Menschen. Verstehst du? Menschen. So wie das da auch nichts anderes ist als Wasser. Gesundes, reines Naturwasser.« Und ohne mir weiter ein Wort zu sagen, sprang er eilig auf, zog sich so hurtig aus, als nesselten ihn seine Kleider, und warf sich mit seinem warmen, weichen Körper frisch weg in den blanken Nachtspiegel. Ich folgte ihm unverweilt. Wir glitten in den offenen, kühlen See hinaus, tauchten unter, jagten einander, ahmten den Hund, den Frosch, den Fischotter nach, führten den Seehundkampf auf. Wir ließen uns schließlich lachend los und schwammen auf dem Rücken, den tausend flimmernden Himmel im Auge, gegen das totenstille Ufer zurück. Nichts war zu hören als unser eigenes Gesprudel im Wasser. Hier und da schlug eine der Kirchen eine späte Viertelstunde an. Sonst gab es nichts als Stille und Schlaf. Heinrich Federer, Berge und Menschen, 1911. Bezirksanwaltschaft Zürich, Strafuntersuchungsamt, 8. August 1902, 9:30 Uhr vormittags. Es erscheint auf Vorladung in Begleit seiner Mutter als Zeuge Weber Robert von Zürich, Schüler der 2. Sekundarklasse. Du kennst den Anklagten, Heinrich Federer? Ja. Kennst du ihn schon lang? Ja, bis seit einem guten Jahr. Und wie hast du ihn kennengelernt? Du, mein Freund, Emil Brunner. Was haben wir so zusammen gemacht? Wer? Der Emil und ich? Du, der Herr Federer und der Emil Brunner. Ja, wir sind viel spazieren und haben Ausflüge gemacht. Ausflüge? Ja. Wo durch denn? Ja, auf Schaffhausen, Einsiedeln, Fellanden und auf den Uetliberg. Und wer hat die Ausflüge gezahlt? Ja, das war meistens der Herr Federer. Ja. Bist du auch allein mit dem Herr Federer unterwegs gewesen? Nein, meistens war der Emil mit mir dabei gewesen, aber ich bin auch schon allein mit dem Herr Federer spazieren. Und beim Herr Federer daheim bist du auch schon gewesen? Ja, schon manchmal. Auch allein? Ja. Hat sich der Herr Federer unanständig benannt dir gegenüber? Also, wie meinen Sie jetzt das? Ja, hat er dich auf den Schoß genommen oder so? Nein, nicht, dass ich wüsste. Oder geküsst oder dich unanständig berührt? Nein, nie. Und der Emil Brunner? Wie war der so zum Herr Federer? Ja, er hat sich gewöhnlich recht frech benommen, Herr Federer gegenüber. Der hat sich ziemlich viel erlaubt, der Emil. Das Familienleben mit dem kleinen Emil gestaltet sich für die Angehörigen oft mühsam, auf alle Fälle ermüdend. Davon kann auch die Schwester des Vaters, Tante Annabeth, ein Lied singen. Vor ein paar Wochen, im heißesten Juni, hatte er sich, um seine männliche Überlegenheit zu demonstrieren, vor der kleinen Jeanne und Tante Annabeth am Mittagstisch ausgezogen, pudelnackt. Kurz darauf pisste er vor den Augen von Kaplan Federer am hellen Abend über den Balkon in den Garten hinunter. Indessen war Emil völlig munter geworden, nur seine Augen schienen noch wie jeden Morgen vom Schlafen entzündet. Wie ein Kind rieb er darin, bis sie überflossen. Dann rannte er zur Tür von Heinzens Kammer, krachte sie rücksichtslos auf und schrie: »Auf, Alter!« Heinz lag schon lange wach auf dem Rücken und schielte zum Fenster hinaus. »Guten Morgen, Emil«, sagte er und streckte ihm die Hand entgegen. »Willst du wohl aufstehen?« herrschte ihn Emil an und zog ihm das Kissen unter dem Kopf weg. »Man muss dich hinauspeitschen«, lachte Emil, der eine Hundepeitsche an der Wand hängen sah. Belustigt, aber ernsthaft, ließ er sie über dem Bett Heinzens schwirren. Der Diener vergrub das Gesicht in der Decke. Mit jedem Hieb verhärtete sich Emils Gesicht. Er biss die langen gelben Oberzähne in die dünne Unterlippe. Das Fürchtemachen gefiel ihm. Heinrich Federer, Berge und Menschen, 1911. Und über was habt ihr diese Nacht zusammen so geredet, du und der Herr Federer? Ich weiss nicht. Von Reisen, von Ausflügen, die wir zusammen so gemacht haben. Und wie und wo wir uns wieder treffen könnten. Wer hat denn angefangen mit Streicheln und Umschmeissen und so? Eine ist er, eine ist ich. Und warum hast du geredet? Weil er mich geplagt hat. Wie geplagt? Wegen einer früheren Geschichte, glaube ich. Wo er mich einmal beleidigt hat. Der Emil ist hier und da wie ein kleines Goof gewesen, so Sachen. Wenn man ihm nichts lieb gemacht hat, was er wollte, dann hätte er gruselig beleidigt sein und rumlärmen und toben und brüllen. Und als ich ihn getröstet und gestreichelt habe, dann war es nicht anders gewesen, wie wenn ich ein kleines Kind, das brüllt, getröstet und streichle. Zum ersten Mal dünkte ihn, es klaffe zwischen seinem Tag und dem Tag der übrigen Welt, zwischen seiner Zukunft und der Zukunft aller anderen heiteren Menschen ein breiter, tödlicher Riss. Er sei zum Dunkel, sie zum Licht. Er zum Beten und Fasten, sie zum Lachen und Schmausen an der Sonne bestimmt. Ich hatt einen klugen Knaben so gern. Er ist mir so lieb wie der Abendstern in des Lebens müde gewesen. Ich hielt ihn rein wie das Himmelsbild. Auf seines Herzens sonnigem Schild mochte ich nur Gutes lesen. Ja, es ist so. Kein Küssen, kein Mädchen, kein Schwitzen und Entzücken in der Tanzstube gibt es mehr. Es kommt ein schwarzes Kleid, ein schmales Stüblein, ein einsamer Tisch und ein sauber verriegeltes Hauspförtchen. Es riecht nach Weihrauch und Büchern. Da flog eine bange Wolke daher. Nicht von ihm, nicht von mir, von ungefähr, und brachte bösen Schaden. Wir wurden getrennt. Ich ward vor Gericht, als wäre es eine heilige Pflicht, schuldlos mit Schulden beladen. Aber der Geruch von Welt und Übermut, von Spitzbubenstreichen, der Duft von Würstchen und Nidel und Männerschwinget, der ist verloren. Heinrich Federer, das Mädeli Seppi, 1916. Nun seufz ich in großer Schmach und Pein, verstoßen, gefangen, verriegelt, allein, wo tausend Verbrecher gesessen. Dem Knaben wurde ein Hündchen geschenkt, damit er es streichelt und füttert und lenkt, um den anderen Hund zu vergessen. Während der Nidwaldner Anwalt Lussi im angeblichen Auftrag der Familie Brunner weiterkämpft, kommt es im Grand Hotel Selisberg zum Streit zwischen Vater und Sohn Brunner. Der Knabe Emil, dessen heftiges Temperament nicht nur Federer zu tyrannisieren vermochte, will im Gegensatz zu seinem Vater von weiteren Verhören nichts mehr wissen. In diesem seinem entschiedenen Willen findet er in Chur Arzt Dr. Veragut, einen verlässlichen Verbündeten. Dieser ist nach den Untersuchungen an Emil und nach etlichen Gesprächen zum Schluss gekommen, der Fall könnte weniger schwerwiegend sein, als man anfänglich habe befürchten müssen. Wäre eine Genugtuungszahlung an die Familie Brunner nicht heilsamer als ein spektakulärer Prozess, in den Emil als Zeuge hineingezogen würde? Außerdem ist sicherzustellen, dass Federer nie wieder in der Nachbarschaft der Familie Brunner auftaucht. Emil wird mit einem Hündchen getröstet. Federer wird Ende August 1902 aus der Haft entlassen. Wie oft flehte ich zu Gott, wenn ich zu Bette ging, mich nicht mehr in dieser Welt erwachen zu lassen. Am Abend des Kirchfestes Maria vom Loskauf der Gefangenen weiß Federer nicht, wohin er sich wenden sollte. Am liebsten würde er sich, wie eine Tagebuchnotiz durchscheinen lässt, auf eine entlegene Alp, möglichst nahe an der Schneegrenze, verkriechen. Dieser Winter ist der mühsamste meines Lebens gewesen. Ohne geistige Anstrengung, ohne höheren und äußeren Anhalt, ohne Menschen, ohne Leben, verbrachte ich die Monate voll Nebel und Schwermut. Obergericht des Kantons Nidwalden, 15. Januar 1903. Der Anwalt von Federer hatte gegen das Urteil des Kantonsgerichts Berufung eingelegt. Das erstinstanzliche Urteil wurde darauf vom Obergericht revidiert und abgeschwächt. Am 24. September 1902 hat das Kantonsgericht Nidwalden erkannt, der Beklagte Heinrich Federer, Redaktor der Zürcher Nachrichten, habe sich unsittlicher Handlungen schuldig gemacht. Die Zeit von dessen Inhaftierung am 2. August bis zu dessen Freilassung am 26. August sei demselben als Freiheitsstrafe angerechnet. Er habe ferner eine Geldbuße von 500 Franken und eine Gerichtsgebühr von 20 Franken und die Haft- und Untersuchungskosten von 145 Franken 85 Rappen an den Staat zu begutachten. Gegen dieses Strafurteil legte der Angeklagte beim Obergericht Berufung ein. Das Obergericht erklärt sich als Berufungsinstanz für zuständig, in vorwürfiger Strafsache zu urteilen. Es wird dunkel auf Erden. Droben haben sie noch heiter, wo der Schnee in die Einsamkeit des Himmels hineinragt. Wer dort leben könnte, hätte noch eine Stunde Helligkeit und Freude. Der Angeschuldigte wurde beklagt, der Päderastie und Verführung eines unschuldigen minderjährigen Knaben zu unsittlichen Handlungen. Das Kantonsgericht hat den ersten Teil der Anklage als nicht erwiesen erklärt. Dagegen wegen der letzteren eine Strafe ausgefällt. Wo ist mein Bett, frage ich. Wo schlafen? Das Benehmen des Beklagten mit dem minderjährigen Pflegling ist zweifellos moralisch anrüchig. Es verstößt gegen die gute Sitte. Juristisch, also vom richterlichen Standpunkt aus, darf es aber nicht als eine unsittliche Handlung deklariert werden, indem es dazu eines Angriffs auf die geschlechtliche Freiheit bedarf, was hier nicht vorliegt. Eine plötzliche Eingebung, wie die Stimme eines Spötters, sagt mir eine Straße und eine Hausnummer ins Ohr. Ach ja, dass ich mich so vergaß. Dort wohne ich ja. Die einzelnen Fenster erkenne ich gut. Und wer hinter jedem haust, weiß ich wohl. Aber meine Kammern sind verschlossen, als wohnte niemand darin. Seltsam. Lass mich klingeln, dass ich ins Heim gelange. Ich greife an den Glockenzug. Da legt sich eine feine, weiche Hand auf meine Schulter und eine junge Stimme spricht. Da ist deines Bleibens nicht. Hast du nicht in Schwachheit hier die Ehre des Tages und die Ruhe der Nacht und mich damit verloren? Erschüttert wandte ich mich um, aber die Gestalt war verschwunden. Aus einem Nachbarfenster blickte ein schwaches Licht und huschte ein Schatten in den Gardinen vorüber. Mir war, ich hörte das Schluchzen eines Kindes. Dann war alles still. Das Obergericht erkennt in Abänderung des kantonsgerichtlichen Strafurteils: Erstens, Heinrich Federer hat sich eines unanständigen und ärgerniserregenden Benehmens schuldig gemacht. Zweitens, derselbe hat eine Geldbuße von 300 Franken, eine Gerichtsgebühr in beiden Instanzen von 80 Franken 80 Rappen und die Untersuchungskosten von 145 Franken 85 an den Staat zu beguten. Da hob ich das Angesicht auf zu den himmlischen Sternen, die alle so ruhig und feierlich durch das All zündeten, als könnte es niemanden geben, der in ihrem Lichte suchte und nichts fände. Und ich weinte maßlos. Stans, den 15. Januar 1903, der Gerichtspräsident Konstantin Odermatt.